So, wir sind zurück. Und diesmal mit einem anderen T-Shirt. Aber auch mit einem anderen Inhalt. Hey Leute, wie ihr mich besser kennenlernt, dann versteht ihr, dass ich leidenschaftlich bin über echtes Leben mit Jesus und dass ich auch leidenschaftlich darüber bin, die Leute von dem Gefängnis der Religion freizusetzen. Und ich werde heute über diese Dinge reden. Aber zum Beispiel als Christ, was für Kleider solltest du anziehen? Kannst du ein Tattoo haben? Hey, er hat auch eins. Darf man Karten spielen? Ist es okay, in der Lotterie mitzumachen? Und was ist, wenn ein Christ raucht? Und was ist mit dieser oder jener Sucht? Und was für Musik darf man hören? Ist es okay, wenn ein Christ weltliche Musik hört? Okay, wir werden über all das reden. Also erst müsst ihr verstehen, dass Paulus sich gegen diese Idee gewehrt hat, dass Christsein etwas Äußerliches ist. One of the problems is we have churches filled with people who are externally perfect and internally pretty messed up. Und eines der größten Probleme ist, dass die Gemeinde voller Leute ist, die äußerlich perfekt aussehen, aber innerlich komplett durcheinander sind. Many years ago when I lived in America and was part of a big prophetic ministry. Und vor vielen, vielen Jahren, wo ich ein Teil war in Amerika eines großen prophetischen Dienstes. I remember when the founder and leader of this ministry said something like this. Und ich erinnere mich, als der Gründer und der Direktor von diesem Dienst sagte, also ich war in diesem Treffen, als er das sagte. It was Rick Joyner. Und das war Rick Joyner. We're just in the process of buying the big property which was called Heritage. Und sie waren gerade dabei, ein Stück Land zu kaufen, das Heritage hieß. And it was really interesting. Und es war sehr spannend. Because as he was negotiating with, I think it was the bank or the bank director, something like this. Weil also da so verhandelte mit dem Direktor der Bank oder der Bank, ich weiß nicht genau. Da hat dieser Mann ihm gesagt, dass er mit Christen keine Geschäfte machen wolle. Denk mal darüber nach. So innerlich sind wir total durcheinander und äußerlich versuchen wir gut auszusehen mit Anzug und Krawatte. So Christianity is all about an internal change that reflects itself on the outside. Aber beim Christentum geht es ja darum, dass innerlich eine Veränderung stattfindet, die dann nach außen reflektiert. Also was für Kleider darf man anziehen? Ja, zieh an, was du möchtest, solange sie anständig sind. Und hier ist, was ich möchte, dass ihr versteht. Bruder, wenn du ins Haus des Herrn gehst, dann musst du dich anständig anziehen, gut anziehen. Aber was ist das Haus des Herrn? In the New Covenant, we are the house of the Lord. Aber im neuen Bund sind wir das Haus des Herrn. So if you have to dress nicely in the house of the Lord, that means you've got to dress nicely 24/7 even when you go to the swimming pool with your Christian friends. Das heißt, wenn du dich im Hause des Herrn schön anziehen musst, dann musst du dich immer schön anziehen, sogar wenn du ins Pool gehst mit deinen christlichen Freunden. Because we are the house of the Lord. Weil wir sind das Haus des Herrn. You know, the Bible actually tells us that the only thing we need to take care of when we get dressed is to dress decently. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, das Einzige, was wir drauf schauen sollen, wenn wir uns anziehen, ist, dass wir uns anständig anziehen. Und was bedeutet anständig? Well, your nudity. Das heißt, du bedeckst deine Nacktheit. Das bedeutet es. Rest is preference. Und alles andere kommt auf den Geschmack an. Und ich hatte einen Pastor, der gesagt hat, Rainer, ich fühle mich nackt, wenn ich keinen Blazer anziehe. Ja, dann ziehe dein Blazer an. Aber zwinge nicht alle anderen dazu, einen Blazer anzuziehen, die sich nackt, nicht nackt fühlen, wenn sie ein T-Shirt anziehen. Und seht, das ist, was Paulus lehrt. Lasst andere bei ihrem Gewissen leben. So, dress clothes has to be to cover your nudity. Das heißt, sich anzuziehen sollte darum gehen, seine Nacktheit zu bedecken. In the culture, und nicht anstößig zu sein in der Kultur, wo man lebt. Religious culture. Also ich spreche nicht von unserer religiösen Kultur. Nein, nein, nein. Honey, the Christians have been 20 years for Christians always use the Bible verse. Hey, you're offending the weaker brother. Yep. Es ist sehr spannend, dass Leute, die schon seit 20 Jahren Christ sind, immer noch diesen Bibelvers gebrauchen. Hey, du musst Rücksicht nehmen auf den schwächeren Bruder. If you're the weaker brother after 20 years of Christianity, something is seriously wrong. Aber wenn du nach 20 Jahren immer noch dieser schwächere Bruder bist, dann ist etwas nicht so, wie es sein sollte. So I believe we need to remove all this terrible idea that we've shown to the world that we have nice clothes inside of the church, but outside of the church we're different people. Ich glaube, wir müssen uns wirklich von diesen schlimmen Ideen entfernen, dass wir der Welt zeigen, in der Gemeinde haben wir schöne Kleider an, aber außerhalb der Gemeinde sind wir andere Personen. I want to wear to be comfortable and cover my nudity. Ich möchte mich anziehen, um meine Nacktheit zu bedecken und bequem zu sein. Und das ist so einfach. Und wisst ihr, es ist sehr interessant, weil nur 300 Jahre nach Christus terrible custom came inside of the church. Da kam ein schlimmer Brauch in die Gemeinde. The clergy began to wear a special cloak. Und zwar, dass die Kleriker, also die Angestellten, spezielle Kleider anzogen. Never happened in the early church. In den ersten Gemeinden war das nie der Fall. And we've kept this custom until now. 1700 years later. Und wir haben diesen Brauch 1700 Jahre lang bis heute beibehalten. Nein, nein, ein Pastor kann nicht die gleichen Kleidung anziehen wie ein normaler Bruder. This doesn't even make sense. Aber das macht doch keinen Sinn. So wear clothes that cover your nudity and that are decent. Also zieh Kleider an, die deine Nacktheit bedecken und anständig sind. Rest, you live by your conscience. Und alles andere machst du mit deinem Gewissen aus. So what about all these other things that we talk so much about? For instance, tattoo. Also was ist mit all diesen anderen Dingen, wo wir so viel darüber reden, zum Beispiel Tattoo? Really funny that we pick up things from the Old Testament that we like to pick out. Es ist so spannend, dass wir Dinge aus dem Alten Testament rausnehmen, die uns gefallen. So do Velho Testamento, but the rest we leave. You have. Aber das andere lassen wir aus. Take every single Christian man who judged me for having a tattoo. Wenn ich jeder einzelne christliche Mann nehmen würde, der mich verurteilt, weil ich ein Tattoo habe. I circumcise you because that's also in the Old Testament. They would run. Und ich ihm sagen würde, komm zu mir nach Hause, ich habe dort ein scharfes Messer, ich werde dich beschneiden, weil das ist auch ein Teil vom Alten Testament, dann würden sie rennen. In the law it also says you cannot use mixed fiber together in your clothes. A lot of us do. Und im Gesetz steht auch, dass man kein Mischgewebe nehmen soll, um neue Kleider zu machen. Aber viele von uns haben das. Nothing in the New Testament that forbids people to have a tattoo. Und ich sehe nichts im Neuen Testament, wo sagt, dass wir kein Tattoo haben sollen. Und deshalb mach, wie es dir gefällt. Zum Beispiel. I think some tattoos are just ugly. Ich denke, ein paar Tattoos sind einfach schrecklich. Und ich würde sie nie auf meine Haut machen. Incredible, powerful message. Aber meine haben eine ganz starke Botschaft. Uma mensagem muito poderosa. This one is Jesus on it and this one is Jesus on it. Dieses hat Jesus drauf und dieses hat Jesus drauf. Und Debbie hat mir gesagt, walking billboard for Jesus. Möchtest du gern ein wandelndes Plakat sein für Jesus? That's a great idea. Und ich habe ihr gesagt, das ist eine gute Idee. Und Debbie hat mir gesagt, after these two, will you please do not anymore? Nach diesen zwei, könntest du bitte aufhören? Sure, baby, I respect you. Und ich habe gesagt, ja sicher, Liebling, ich respektiere dich. Das ist meine Entscheidung. Don't put your convictions on other people. No. Und lege nicht anderen Leute deine Überzeugung auf. All these other different things, and like, oh, can you drink alcohol? Und was ist mit all diesen anderen Dingen im Leben? Zum Beispiel darf man Alkohol trinken? Listen to me, I've traveled to about 70 nations of the world. Hör zu, ich war schon in mehr als 70 Ländern dieser Welt. In some nations, if you preach that as a Christian you can't drink, you might as well not preach. In ein paar Ländern, wenn du predigst, du darfst keinen Alkohol trinken, dann wirst du nie mehr predigen. Don't predig, because it's a part of the normal culture. You don't sit down for a meal without a glass of wine. Einfach weil es ein Teil ist der normalen Kultur. Du trinkst ein Glas Wein bei jedem Essen. Das ist normal. Also schaut mal. What does the Bible teach? Was lehrt uns die Bibel? Don't get drunk. Betrink dich nicht. Ja, God, so that's what I obey. Und das ist, was ich mache. 59, almost 60. Ich bin 59, fast 60. Drunk one time in my whole life as a teenager, never since and never again. Und ich war ein einziges Mal betrunken, und zwar als Teenager, und seither nie mehr. Do you know, this is actually really powerful, so, I'm going to say that. Und wisst ihr, was ich jetzt sagen werde, ist sehr stark. It is very dangerous to add things to the Bible. Es ist sehr gefährlich, Dinge der Bibel hinzuzufügen. Says, don't get drunk. We add it, don't drink. Die Bibel sagt, betrink dich nicht, und wir fügen hinzu, trink nicht. Und nós adicionamos a parte de não beber. That's very serious. Und das ist sehr ernst. So as we establish a culture of freedom in Christ and yet living a life that pleases God. Das heißt, wir etablieren eine Kultur Freiheit in Christus, aber auch eine Kultur, ein Leben, das Gott gefällt. So was machen wir? Will we get drunk? Wir werden uns nicht betrinken. Never, never, never, never. Gar nie. But we will not judge other people if they want to drink. Aber wir werden nicht andere richten, weil sie trinken möchten. Have a glass of beer, have a shot of whiskey, have a glass of wine. Just do what you want. Do not get drunk. Wenn sie ein Glas Wein haben oder ein Glas Whisky oder ein Bier, dann richtet sie nicht, aber betrinkt euch nicht. The answer of abuse is never no use. Die Antwort auf Missbrauch ist nie etwas gar nicht zu gebrauchen. Weil es ist immer richtig anzuwenden. Also was ist die Antwort auf den Missbrauch von Alkohol? Zeige der Welt, dass wir es richtig machen können. Wir missbrauchen es nicht. Oh, Reinhard. Many pastors said this to me. So viele Pastoren haben mir das gesagt. Alcohol destroyed so many families. Alkohol hat so viele Familien zerstört. Es ist besser, nicht zu trinken. Sehr gut. Sex has destroyed so many families. Aber Sex hat so viele Familien zerstört. He slept with another wife and destroyed the whole family. Und der Mann hat mit einer anderen Frau geschlafen, hat die ganze Familie zerstört. Now on, no more sex. Das heißt, von jetzt an gibt es keinen Sex mehr. Because sex destroyed. Weil Sex zerstört. Can you understand why I don't like to react? Und könnt ihr verstehen, wieso ich es nicht mag, zu reagieren? It's never the answer. Weil das nie die Antwort ist. Is sex bad? Also ist Sex schlecht? Terribly out of the right context. Ja, sehr schlecht, wenn es nicht im richtigen Kontext ist. Aber wunderbar im richtigen Kontext. It's the exact same thing. Und mit dem Alkohol ist es genau das Gleiche. What music can I listen to, Reinhard? Reinhard, was kann ich für Musik hören? Hier ist, was du tun kannst. You go to a quiet room. Geh in dein Zimmer und verbringe eine Stunde mit Jesus, mit deinem Herzen. After that hour you say, und nach dieser Stunde sagst du, I'm gonna listen to some music now. Jesus, ich werde jetzt Musik hören. Und ich möchte, dass du jetzt da bei mir sitzt und zuhörst. Aber wenn du die Musik nicht magst, dann geh einfach aus dem Raum raus, aus dem Zimmer raus. Turn the music off. Und wenn er aus dem Zimmer geht, so hör auf, die Musik zu hören. Aber wenn es für dich kein Problem ist, mit ihm diese Musik zu hören, wieso brauchst du immer Regeln und Gesetze? So in deiner Vida. You know, when we preached the gospel, the first church was raised up in Austria. Wisst ihr, als wir die erste Gemeinde gegründet haben in Österreich? It was really funny. A man came to me. He's been a Christian for a long time. Da war es sehr lustig, weil da kam ein Mann zu mir. Er war schon lange Christ. He moved there from another town and he became part of our church. Und er kam von einer anderen Stadt zu uns und wurde Teil unserer Gemeinde. Und er hat gesagt, Reinhard. Can a Christian play the lottery? Kann ein Christ der Lotterie teilnehmen? Ja. Also dort, wo man bezahlt. Und ich sagte ihm das. I said, listen, my friend. Ich sagte, hör zu, mein Freund. Steward of your finances. Du bist ein Verwalter deiner Finanzen. So if you play the lottery and you win, you've been a really, really, really good steward of the Lord's finances. Also wenn du in der Lotterie spielst und gewinnst, dann warst du ein guter Verwalter von den Finanzen vom Herrn. But if you play the lottery and you lose, you've been a terrible steward of God's finances. Aber wenn du in der Lotterie spielst und verlierst, dann warst du kein guter Verwalter von diesen Finanzen. So now go and do the right thing. Also jetzt geh und mach das Richtige. Isn't that a smart answer? Ist doch eine gute Antwort, oder? The Holy Spirit can have given that to me. Ich sage euch, nur der Heilige Geist konnte mir diese Antwort geben. What about cigarettes? What about this? What about the other? Aber was ist mit Zigaretten? Was ist mit jenem? Was ist mit diesem? Und Paulus hat das gesagt. I'm free. I can do anything. Ich bin frei, ich kann alles tun. But not everything edifies. Aber nicht alles tut gut, nicht alles auferbaut. Und Paulus hat auch das gelernt. Be brought under bondage, under anything. Ich werde mich von nichts in Abhängigkeit bringen lassen. This is how I live. Und das ist, wie ich lebe. So what does it mean? Was bedeutet das genau? When I go to Poland, wenn ich nach Polen gehe, 4 days of super intense conference, und wenn ich nach 4 Tage, wo ich eine sehr intensive Konferenz gehabt habe, spend little time sleeping, worked hard, und ich mein Herz ausgegossen habe, wenig geschlafen habe, festgearbeitet habe, und dann sitze ich zusammen mit meinen geistlichen Kindern und Leitern und Leuten, die mir nahe sind. A really good glass of wine. Und wir haben ein gutes Glas Wein. Und wir reden über Jesus, über das Königreich, über was Gott am Machen ist. And we all smoke a good cigarette. Und wir rauchen zusammen eine gute Zigarre. Das ist wunderbar. I like it and I enjoy it. Ich liebe es und ich genieße das. Now here's the thing. Und hier ist das. Would I smoke a cigar every day? Würde ich jeden Tag eine Zigarre rauchen? Hör zu. Do not be brought under bondage of anything. No, sir. Lasst euch nicht in eine Abhängigkeit reinführen von nichts. You need it, you have a problem. No, weil vom Moment an, wo du die Nächste brauchst, wo du abhängig wirst, dann hast du ein Problem. Reinhard, do you smoke cigar? Was, Reinhard, du rauchst Zigarre? Probably about 4 or 5 a year. Ja, vielleicht 4, 5 im Jahr. Which I really enjoy. Und ich mag das wirklich. Do you know, the moment I would feel I have to have this 5 a year, I would throw them all out. Aber wisst ihr, vom Moment an, wo ich das Gefühl hätte, dass ich diese 5 jährlich brauche, da würde ich aufhören. Reinhard, magst du Wein? Not cheap wine. Nicht billigen Wein. I like good wine. Aber guten Wein. For the moment I would feel the wine has me, I would get rid of all. Aber vom Moment an, wo ich das Gefühl haben würde, dass ich diesen Wein brauche, dass der Wein mich hat, dann würde ich keinen Wein mehr trinken. Addiction, that is always the problem. Weil die Sucht ist immer das Problem. Have to watch the news. Musst du diese News schauen? There are Christians who are so religiously judging other people who are addicted to cigarettes, for instance. Ich kenne Christen, die so hart sind und andere richten, weil sie abhängig sind von Zigaretten. And they are addicted to food or to coffee. Aber sie sind abhängig von Essen oder von Kaffee. The sad thing is, there are Christian accepted addictions, and then there are awful addictions. Und das Traurige ist, dass es Abhängigkeiten gibt, die im christlichen Rahmen akzeptiert sind und andere, die als schlimm angesehen werden, aber sind alle Süchte, Abhängigkeiten. Also sei nicht abhängig. Live a life pleasing Jesus, stay close to him. Lebe ein Leben, das Jesus gefällt und sei nahe bei ihm. And live by your heart. Und lebe von deinem Herzen aus. Und lass es verändert werden. An den Füßen Jesu. Ich hoffe, das hat geholfen. Wir sehen uns.